1. Waren Jeremiah noch im Hof des Gefängnisses festgehalten word, empfing zum zweiten Mal ein Botschaft vom Herrn. 2. So spricht der Herr, der die Erde erschaffen und sie festgegründet hat, sein Name ist Yahweh. 3. Erfordert Jeremiah auf, in Anzurufen, damit im bedutend und verborgen den Offenbar, die Bische nicht kannte. 4. Der Herr, der Gott Israels, orset sich über die Hauser der Stadt und die Königlichen Palast, die Zerverti die Gungigen Belagerungswall und Angriff abgerissen worden. 5. Obwohl die Bewohner versuchen, gegen die Kalder zu kämpfen, werden die Hauser im IT Leichen gefühlt sein, die Gott die Stadt aufgrund ihrer Bosheit verlassen hat. 6. Denik verspricht Gott, der Stadt Heilung und Genesung zu bringen, indem dauerhaften Frieden und Sicherheit gewahrt. 7. Bibesichtigt, das Schicksal der Gefangenen von Judah und Israel zu wenden und sie in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuführen. 8. Gott word sie von all ihre should reinigen und ihnen die Verge hen Verge ben, durch die sie sich gegen sein Autorität aufgelehnt haben. 9. Jerusalem soll für Gott ein Grunzer Freud und zum Ruhm werden, so dass el Volker der oder über das Gut, das seinem Volker weist, stornen werden. 10. Und diesem Ort, den die Menschen als Verodet und Menschen leer bezeichnen, word man in Zukunft wieder stimmen horen. 11. Man word wieder Jubelruf von Brotparen horen soe den Dank der, die Gott für sein Uige Gute Preisen und Opfer in den Tempel bringen. 12. Der Herr der Heerscheren erklärt, das ist in der verlassenen Gegend wieder Weidplatz geben word, auf den in Hirten Eier her den Ruhen lassen können. 13. In allen Regionen des Lands, vom Gebirge bis zur Ebene, werden die Schaf wieder unter der Aufsicht ihrer Hirten gesalt werden. 14. Gott kundigten, dass die Zeit kommen word, in der sein Nadiges versprechen gegenüber dem Haus Israel und Judah erfüllen word. 15. In jenen Tagen word einen gerechten Nach kommen aus der Linie Davids herverbringen, der im Land für recht und gerechte Kitzorgen word. 16. Judah word geretet werden und Jerusalem in Sicherheit leben, wobei die Stadt den Namen der Herr ist unsere gerechte Kiet Trajan word. 17. Den der Herr garantiert, das ist David niemals und einem Nachfolger fällen word, der auf dem Thron des Hauses Israel sitzt. 18. Ebenso word ist den Levitischen Priesten niemals und Nachkommen Mangeln, die vor Gott stehen, und Brandopfer und Speisopfer dazu bringen. 19. Daraufhin erging ernüt das Wort des Herrn und Jeremiah mit einer weiteren Bestätigung. 20. So why der Bund mit dem Tagen der Nacht nicht aufgehoben werden kann, so dass sie stetze richtigen Zeit eintreten, bleibt auch Gott Zusage bestehen. 21. Sein Bund mit seinem Diener David und den Levitischen Priesten ist unerschütterlich, so dass die Herrschaft und der Dienst dauerhaft gesichert sind. 22. Gott word die Nach kommen Davids und die Leviten so zahl reich machen wie die Stern im Himmel oder den Sand im Meer. 23. Ein weitere Botschaft des Herrn erreicht Jeremiah, auf die Zweifel des Volks zu reagieren. 24. Gott fragt, Jeremiah bemerkt hat, wie die Leute behaupten, habe die bei den Erwalten Reiche Verstassen und sein Volk als Nation aufgegeben. 25. Der Herr entgegnet, das sein Bund mit den Nach kommen Jacobs und David so sicher ist wie die physikalischen Gesetz von Himmel und Erde. 26. A word sie niemals verwerfen, sundern weiterhin Herrscher aus David's Linie über die Nachfahren Abrahams, Isaacs und Jacobs einsetzen, die er sich ihrer erbarmen word.